Ja. Hier bei uns im Ort ist übrigens gerade Kirmes und ich habe die Tage auf der Kirmes mir einen Hotdog geholt. Ich esse also wahnsinnig gerne Hotdogs von der Kirmes, weil sie so schön matschig und so schön hotdogig sind. Und wenn irgendwie Markt ist oder sowas, dann finde ich das mal besonders cool. Und die Dame, die dann eben hinter diesem Hotdog stand, stand, die Stilblüten des deutschen Podcastes, richtete sich ein bisschen auf, weil sie sagte, ja, das Wetter wäre halt total ungünstig und die Leute würden halt ausbleiben. Und weil es regnete natürlich, war es sehr herbstlich im Moment, das Wetter, ja. Und das eigentlich Schlimme an der ganzen Geschichte wäre nicht mal das Wetter, sondern die Leute. Und diese Wetter-Apps, fing sie dann an, eben auch sich ein bisschen drüber aufzuregen, diese Wetter-Apps, die wären also wirklich die absolute Hölle. So, die würden alle würden sie immer reingucken, wie das Wetter wird. Und das einzige Thema, was die Leute halt hätten, wäre das Wetter, das aktuelle Wetter. Und wie wichtig das den Leuten wäre, wie das Wetter ist. Und man hätte überhaupt kein anderes Thema mehr, als wie das Wetter wird. So, und natürlich war sie selber vom Wetter sehr abhängig. Der Witz ist, ich habe neulich bei Twitter eine ganz ähnliche Diskussion gehabt, nämlich, wo ich gesagt habe, ey Leute, wir haben jetzt den ersten Tag, wo es halt mal wirklich kalt war, und ihr macht nichts anderes, als das zu erwähnen, als wenn ihr irgendwas daran ändern könnt an dem Wetter. Ich glaube, es gibt kaum irgendwas, auf das der Mensch zumindest kurzfristig weniger Einfluss hat als auf das Wetter. Langfristig irgendwie so auf Klimawechsel, bla bla bla, klar haben wir da Einfluss drauf, aber so wirklich auf das gerade vorherrschende Wetter, wir können da nichts gegen machen. Zieht halt eine scheiß Jacke an. Nein, die Menschheit diskutiert über das Wetter. Wenn es aber darum geht, Dinge zu verhindern, wie die Vorratsdatenspeicherung, TTIP oder andere Geschichten, halten alle Leute die Fresse, weil denen das Niveau dazu fehlt, sich darüber zu unterhalten. Das sind Sachen, die könnt ihr ändern. Nicht das Wetter. Und wenn ihr auch nur einen Funken Anstand im Körper habt, dann geht ihr auf die Straße und kümmert euch darum, dass diese Vorratsdatenspeicherung wieder aus dem Weg geräumt wird. Und wenn das passiert ist, dann könnt ihr euch so lange über das beschissene Scheißwetter unterhalten, wie ihr wollt. Damit das mal klar ist. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon so spät? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und es wird mal wieder Zeit für eine Comic-Sendung. Ja, es tut mir leid, dieser etwas ernste Anfang an der Sendung, der war vielleicht mal nötig, weil das eine Sache war, die musste ich mir einfach mal von der Seele sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt endlich mal wieder einen großen Satz Comics auf die Ohren. Ja, das geht, wie ihr gerade hört. Ich gehe mal eben in meine Themenbesprechung und zwar fange ich an, euch ein bisschen über Podcasts zu erzählen, auch über unseren eigenen Podcast. Da gibt's drei Podcast-Empfehlungen. Am Anfang direkt erstmal von mir, grob auch mit einem Comic- und Nerd-Bezug. Dann gibt's Comic-Reviews, nämlich fange ich an mit Savage Dragon Nummer 207 bei Image, Paper Girls Nummer 1 von Image, I Hate Fairyland Nummer 1 von Image. Oh, ich glaube, ich sehe gerade ein Muster. Moonstreak Nummer 1 von Guardian Knight Comics, das habe ich aus Berlin mitgebracht. Habt ihr vielleicht in unserer vorherigen Berlin-Sendung schon mal was drüber gehört? Dann gibt es einen sehr schönen, aber knackig kurzen Beitrag, Gastbeitrag von Max, der hat sich nämlich den Manga Barfuß durch Hiroshima angeguckt. Und zwar in einer alten Edition vom Rowold Verlag. Danach geht es weiter mit meinen Reviews, da gucke ich mir an Shield Nummer 10 von Marvel. Dann die sechste Ausgabe von Secret Wars. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Also es langsam reicht's auch wirklich. Also Ausgabe 6 von 12 und 50. Keine Ahnung. Dann verliere ich ein paar Worte über die drei Fragezeichen. Da ist nämlich das Graphic Novel erschienen. Und danach mein Klassiker dieser Sendung. Großen zur Abwechslung. Ein DC-Comic. Das ist ja ein Thema, was ich momentan auch so ein bisschen vernachlässige in diesem Podcast. Weil das, was da momentan läuft, das ist halt nicht erwähnenswert. Es tut mir also wahnsinnig leid. Ich habe auch kaum noch was gelesen, was in irgendeiner Art und Weise erwähnenswert gewesen wäre. Das dümpelt alles so vor sich hin und geht, also DC geht momentan so derbe den Bach runter, es tut mir echt wahnsinnig, also es tut mir persönlich halt wirklich auch leid. Und wenn der Tag angekommen ist, an dem ich mich auf Image und Marvel konzentriere, als strahlender, als brennender DC-Fan, dann sind wir weit gekommen, aber eben als Klassiker dieses Mal die Ausgabe Superman Nummer 422 aus dem Jahr 1986. Danach geht's in die Previews. Da habe ich nämlich noch ein paar Sachen zu erwähnen, die in den nächsten Monaten und Wochen erscheinen. Und am Ende gibt es noch die große Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Die ist ja jetzt seit letzter Ausgabe fester Bestandteil der Sendung. Vorneweg möchte ich erstmal noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar gibt es bei Nerd-Nerd-Nerd auf dem Blog inzwischen das sogenannte Podcast-Archiv. Da ihr ja im Feed, ich glaube, die aktuellsten 25 Folgen nur findet, solltet ihr also irgendwie den Reiz haben, auch meine ältere Nerd-Nerd-Nerd-Folge hören zu wollen, warum auch immer. Das Projekt ist ja in den letzten paar Monaten stetig durch Veränderungen gegangen. Dann könnt ihr euch da nochmal durchklicken, euch angucken, was wir in den letzten 2 Jahren alles gemacht haben. Ihr findet das auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und dann gibt es oben auf dem Blog neben dem Impressum direkt einen Reiter, der heißt Podcast Archiv. Und da könnt ihr euch dann reinklicken und da gibt es dann alle Sendungen, die wir gemacht haben. Ich glaube bis Stand 21. September, also ungefähr bis vor 4 Wochen, alle Sendungen, die wir gemacht haben. Da sollen langfristig noch direkte Download-Links hinkommen, also dass ihr euch die Sendung direkt aus diesem Menü herunterladen könnt. Ihr findet dort dann aber mit einem Klick die Sendung dann auch eben mit Shownotes und allem Pipapo. Das war mir nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr also auch die Möglichkeit habt, all das, was wir bisher produziert haben, immer noch irgendwo abzurufen. Die Dateien liegen natürlich bei uns auf dem Server. Und wenn ihr also rausfinden möchtet, wo kommt Nerd, Nerd, Nerd, wo kommt dieses ganze Network, was ist eigentlich die Keimzelle des Projektes, dann habt ihr da die Möglichkeit, euch nochmal zu informieren und einzelne Sendungen nachzuhören. Dann habe ich jetzt eine kleine Podcast-Ecke, weil ich dachte, ich möchte einfach mal ein paar Podcasts empfehlen, die ich in letzter Zeit gehört habe und neu entdeckt habe. Das mache ich jetzt einfach auch mal so in unregelmäßigen Abständen, immer am Anfang der Sendung. Das heißt, weil ihr dann was Interessanteres hört als das hier, könnt ihr das hier ausmachen und das den anderen Podcast, nein Quatsch, ne, ist ja klar, sondern einfach nur, um mal zu erwähnen, was für mich in letzter Zeit interessant gewesen ist. Zuallererst gab es einen ganz neuen Podcast, Comic-Podcast auch, namens Comic Quick Check. Das ist der Stefan von Nerdwana, der diese Kategorie des Comic Quick Checks ausgelagert hat in einen kleinen Podcast, wo er sich ja nicht ganz unähnlich wie ich das mache und auch nicht ganz unähnlich wie das der Daniel macht in der Comic Review, also hinsetzt und immer ein Einzelheft oder eine abgeschlossene Storyline bespricht. Sein Programm ist ein bisschen anders als meines, das finde ich ganz angenehm und was ich vor allem sehr, sehr nett finde, ist, dass er dann auch Nerd, Nerd, Nerd empfiehlt, wenn man dann Bock auf Superhelden-Reviews hat. Die Empfehlung gebe ich gerne zurück, weil die ersten 2 Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, fand ich sehr interessant. Ich mag Stefans Stimme sehr. Ich höre seit 1 Million Jahren höre ich Nerdwana, also das ist einer der Podcasts, wahrscheinlich einer der ersten 2 oder 3 Podcasts, die ich wirklich regelmäßig höre, seit Folge 15 und die sind irgendwie bei Folge 30. Und also das ist ein Podcast, den höre ich seit vielen, vielen Jahren. Dann eben jetzt diese Rubrik auch so ein bisschen outgesourced zu haben in so einem eigenen kleinen Podcast, finde ich tatsächlich sehr gut zu finden unter comiccq.de, glaube ich, ist aber auch in den Shownotes nochmal verlinkt, von Stefan eben Comic Quick Check. Dann gab es bei den Comic Cookies eine Sonderfolge, eine erstmal einmalige Sonderfolge zusammen mit der Feli und dem Basti, nämlich die sogenannten Comic Schnuckis. Das war ein Projekt, was schon relativ lange angesagt gewesen ist und jetzt tatsächlich veröffentlicht wurde. Die Comic-Schnuckis ist ein bisschen was Erwachseneres, ein bisschen albern auch, wenn man sich so an ältere Folgen Nerd, Nerd, Nerd erinnert, die in eine ganz ähnliche Richtung gegangen sind, allerdings nicht ganz so wild und brutalst auf die Fresse mit irgendwelchen Zoten waren. Das ist also wirklich ein Comic-Podcast für Erwachsene. Leider kommt da die Comic-Besprechung ein bisschen zu kurz. Dennoch dürfte da mal reinhören, es ist halt was anderes als die Comic-Cookies, ist als Comic-Cookies-Special, glaube ich, veröffentlicht worden, die Comic-Schnuckies dann in dem Fall. Es gibt ein paar sehr interessante Rubriken da drin, auch wenn es meiner Meinung nach zu viele Rubriken gibt. Ich denke, da sollte Basti oder sollten Basti und Feli auf jeden Fall mal gucken, was an Rubriken man in eine nächste Sendung nehmen könnte. Man muss nicht alles in eine nächste Sendung mit übernehmen. Vielleicht 2, 3 Rubriken rausschmeißen und dafür einen Comic mehr besprechen. Das fände ich ganz schön. Aber auf jeden Fall erstmal ein Hörtipp. Das ist es eben anders als die Comic-Cookies und deswegen vielleicht eine Empfehlung wert. Dann geht's weiter mit einem Podcast, der jetzt auch schon seit ein paar Wochen, glaube ich, tatsächlich am Netz ist, mit dem Titel Kamehameha. Und wenn man das kennt, den Namen, wenn man den Begriff kennt, dann weiß man auch sofort, worum es geht. Richtig, um einen alten hawaiianischen König gleichen Namens. Ein sehr interessanter Geschichtspodcast, der ein Land beleuchtet, das man bei uns in Deutschland vielleicht auch gar nicht so wirklich kennt, nämlich Hawaii. Also ein Land voller Traditionen und alter Gebräuche mit Musik, Tanz. Wenn man Lilo und Stitch gesehen hat, dann weiß man, dass die Familie in Hawaii ganz hoch gehalten wird. Und Kamehameha war eben ein gütiger Herrscher auf Hawaii. Ich rede gerade Bullshit, ne? Vielleicht hast du selber auch gemerkt. Kamehameha hat es tatsächlich gegeben. Das war tatsächlich der Name eines hawaiianischen Königs, aber der Podcast Kamehameha geht natürlich um Dragon Ball. Ist natürlich klar, das war jetzt nur ein Witz. Nicht lustig. Da gibt es aktuell, also zum Aufnahmezeitpunkt, glaube ich, 6 Folgen davon, obwohl der Podcast erst wenige Wochen am Start ist. Der Output ist da relativ groß und ich würde dem André auch empfehlen, da vielleicht ein bisschen runterzufahren, weil man kommt mit dem Hören einfach überhaupt nicht hinterher, als jemand, der an dem Thema auch interessiert ist. Dafür hat er sich auf die Fahne geschrieben, das Thema Dragon Ball, also sowohl vom aktuellen Standpunkt aus, also mit allen neuen Serien, allen neuen Filmen auch zu beleuchten, aber eben auch alles mit einzubeziehen, was vorher da mal gewesen ist. Wirklich super hörenswert, es ist super unterhaltsam. André ist sich durchaus bewusst, wo Fehler sind und sieht das Ganze also auch kritisch und nicht von so einem totalen Fanboy Standpunkt. Das ist ganz angenehm und ich mag einfach auch dieses Thema. Es ist ein bisschen so eine Zeitreise, meine eigene Kindheit und dementsprechend Kamehameha, der deutsche Dragon Ball Podcast. Gut, das war meine kleine Podcast-Ecke für heute. Gleich weiter mit meinen Comic-Reviews. Oh, Comic, ja, das ist ein Comic-Podcast, wenn ihr es noch nicht gewusst habt. Ne? Die Sendung mit dem Nerd, der Podcast für Comics und alles, was in irgendeiner Art und Weise Nerdiges in meinem Leben passiert. Aber hauptsächlich auch Comics. So, was haben wir denn hier? Ich fange an mit Dragon Sauvage, nämlich Savage Dragon Nummer 207 von Image. Savage Dragon ist eine Serie, die läuft jetzt schon seit fast 25 Jahren. Daher eben auch die großwirkende Heftanzahl von oder Ausgabenanzahl von 207. Und das Großartige an Savage Dragon ist eben, dass die Geschichten in Echtzeit passieren, das heißt, die Figuren altern in Echtzeit. Und wenn ein Charakter 3 oder 4 Jahre im Knast ist, dann bleibt er auch 3 oder 4 Jahre im Knast. Das heißt, so lange haben wir jetzt eben die neue Hauptfigur. Mit Savage Dragon Nummer 207 beginnt eine komplett neue Storyline, die das Ganze auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken soll. Das Ganze ist im Grunde genommen irgendwas zwischen Superhelden-Comic und aber auch Superhelden-Parodie, weil es einerseits Tropes nutzt, andererseits aber auch Tropes so ein bisschen parodiert. Ich glaube, das macht es auch so angenehm. Dazu kommt eben auch noch dieser sehr angenehme Look, der Richtung Jack Kirby auch geht sehr stark, auch bis heute noch. Ich mag den Strich von Savage Dragon einfach super gerne. Wenn man es so möchte, ist Savage Dragon vielleicht das letzte verbliebene Silver Age Comic, was wir überhaupt noch haben. Diese Ausgabe fängt direkt an der sogenannten Dimension X. Das ist eine Paralleldimension in dieser Welt. Und da gibt es den Mr. Glumgib, das ist der mit seiner Freundin, Ehefrau, Lebensgefährtin gerade einen ganzen Planeten platt gemacht hat. Und diese Aktion damit feiert, indem er sie erstmal ordentlich flachlegt. Also das ist im Prinzip die erste große Doppelseite in dem Heft, ist eine Sexszene. Allerdings noch relativ züchtig, weil sie hat alle ihre Klamotten an. Und bei seiner Freundin handelt es sich eben um Angel, aber allerdings nicht um die Heldin Angel, sondern um deren Parallelversion. Also es geht also genau auch so in diese Multiverse-Ecke, das wird genauso alles so parodiert. Und das ganze Heft ist tatsächlich nicht aus Sicht von Malcolm Dragon und seinem Supporting Cast gemacht, sondern eben, wie sich eben Mr. Glum und seine Freundin Frau im Prinzip darauf vorbereiten, ja, das Universum zu beherrschen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Und optisch ist das also wirklich großartig, knallbunt koloriert, mit dem für Eric Larson typischen Kirby-esken Strich gezeichnet. Mir hat das großen Spaß gemacht und es werden so auch Plotpoints für die nächsten paar Hefte vorbereitet. Und erst am Ende treffen dann tatsächlich Malcolm Dragon, die originale Angel aus dem Originaluniversum und irgend so ein Robotertyp, den ich gerade gar nicht kenne, in dieser Dimension auf und stellen dann eben die bösen Universumsbedroher. Wenn man einen Jumping-on-Point braucht für Savage Dragon und der Meinung ist, man müsste in die Serie einsteigen, würde ich das Heft tatsächlich nicht empfehlen, weil man muss so ein bisschen auch die Idee dahinter verstehen. Wenn ich einen Einstiegspunkt wählen sollte, dann tatsächlich das Free Comic Book der Heft. Das habe ich aber, ich glaube, auch hier besprochen. Das Heft lesen, versuchen sich das noch irgendwo zu besorgen. Ich glaube, es gibt sogar eine Digitalversion bei Comixology. Die gibt es auch, glaube ich, tatsächlich kostenlos. In jedem Fall ist das hier nicht wirklich ein guter Einstiegspunkt, weil man eben auch so dieses Konzept dieser beiden Charaktere verstehen muss, wissen muss, dass das eben eine Parallelversion von Angel ist. Savage Dragon ist einfach ein Universum, was das Thema Comics auch wirklich ernst nimmt und sagt, ja, wir müssen uns nicht irgendwie, wir brauchen keine Story-Arcs, die genau 6 Hefte lang sind. Wir brauchen keine Superhelden, die alle 3/4 Jahre zurückkehren. Figuren, die tot sind, sind auch erstmal tot. So wie Game of Thrones eine Serie ist, in der praktisch jeder sterben kann und keiner sicher ist, genauso frei bewegen sich eben auch die Figuren in diesem Universum. Man muss die Optik mögen, die ist sehr Kirby-esque, also wenn man darauf keinen Bock hat, dann ist das hier garantiert nichts für einen, weil es ist tatsächlich knallbunt. Und allerdings mag ich einfach das Konzept dieser Serie sehr gerne, was einfach dann auch so ein bisschen so dieses Comic-Magazin zurückholt mit einer sehr ausladenden Leserbriefseite. Ich glaube, das sind, oh Gott, also mehrere, 1, 2, 3, 4 Seiten nur für Leserbriefe. Und dann hat man hinterher noch einen Bonus-Comic von 4 Seiten und Kurzstrips. Man muss sich einfach überlegen, hat man Bock auf dieses sehr direkte, vielleicht auch ein bisschen plumpe, was diesem Comic so ein bisschen anheim ist. Aber man tut hier auch nicht so, als wäre man besser als andere. Das ist ja das, was ich DC im Moment irgendwie vorwerfe, dass sie so tun, als könnten sie irgendwas Innovatives machen. Dabei machen die den gleichen Scheiß wie vor 30 Jahren, nur schlecht. Weiter geht's mit einem weiteren Image-Comic, nämlich mit Paper Girls. Das ist die neue Geschichte vom Saga-Autoren Brian K. Vaughan, der eben mit Fiona Staples Saga gemacht hat. Und seine neue Serie geht eben um eine Gruppe Mädels, die in den 80ern, ich glaube, es spielt in 1983 oder auf jeden Fall relativ früh in den 80er Jahren, in ihrem kleinen Dörflein, Städtlein unterwegs sind und da eben Zeitungsrouten haben, was damals für Mädels gar nicht so üblich gewesen ist. Und die haben natürlich erstmal damit zu schaffen, dass sie so ein bisschen auch um Akzeptanz kämpfen müssen sich selber auch so ein bisschen gegen die Jungs durchsetzen, die so einen Bully-Charakter natürlich haben und das auch nicht akzeptieren können, dass Mädels plötzlich eine Zeitungsroute haben und nicht Jungs, weil das dürfen Mädels ja irgendwie nicht. Die gehen halt in ein altes, verlassenes Haus und entdecken im Keller halt eine sehr wunderliche Maschine, sehr organisch gehalten, diese Maschine, und es stellt sich so eine War of the Worlds-Stimmung tatsächlich ein. Und am Ende begegnen sie dann tatsächlich irgendwelchen vermummten Figuren, die eine sehr, sehr seltsame Sprache sprechen, was ganz, ganz irrsinnig ist. Plötzlich hat eine von den Mädels ein iPod in der Hand. Deutet sich so eine sehr abgefahrene Zeitreise-Science-Fiction-Geschichte an. Was ich ein bisschen ermüdend fand, war einfach die Länge des Comics. Also der hat an die 40 Seiten. Und es dauert ein bisschen, bis die Story wirklich so diesen Science-Fiction-Part erreicht. Das fand ich ein bisschen ermüdend. Ich finde die Zeichnungen extremst episch, weil es ist Cliff Chiang, der auch mit Brian Azzarello jahrelang Wonder Woman jetzt gemacht hat. Ich glaube, mit kürzeren Pausen bis Heft 35. Und optisch ist das Ganze also extrem genial. Also ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt, als ich hörte, Paper Girls käme und Cliff Chiang würde es zeichnen. Es war mir egal, worum es geht. Ich hätte es eh gekauft, weil ich gesagt habe, das möchte ich halt einfach wirklich lesen, allein wegen der Zeichnung. Der rein weibliche Cast gefällt mir ganz gut, obwohl du so diese typischen Rollen-Klischees in Anführungszeichen in diesen Mädchengruppen immer wieder hast, so diesen Tomboy, dann das Girly, so das Küken darunter. Allerdings hätte man ähnliche Rollen in einer entweder gemischten oder rein männlichen Gruppe. Und ich glaube, ähnlich wie es Noelle Stevenson in Lumberjanes macht, was ich in Berlin erst gelesen habe bei der Lara, du hast einfach eine vollständige Gruppe. Das ist also eine ganz, ganz ähnliche Dynamik, dass man also problemlos auch mit Mädels eine nachvollziehbare, vollständige Gruppe herstellen kann. Und nicht darauf angewiesen ist, dass man jetzt irgendwie noch einen Schlägertypen dabei hat und den kleinen Dicken, der immer zu viel isst, sondern das sind Figuren, die sind hier auch irgendwie drin verbaut. Und man braucht also auch überhaupt gar keine männliche Bezugsperson in einem Comic und trotzdem hat man eine vollständige Gruppe an Rollen und Figuren und Identifikationspersonen. Also jeder Lesende kann sich da jetzt auch seine eigene Identifikationsfigur rauspicken. Mir gehen zwar so ein bisschen diese Tomboys ein bisschen auf die Nerven, weil das ist halt mindestens eins dieser Mädels, ist immer ein Tomboy. Ich finde es manchmal ein bisschen klischeehaft, aber es gibt diese Menschen ja auch. Das ist ja, ne, das ist ja aus dem Leben gegriffen, das sind ja keine erfundenen Figuren, wo man aber teilweise bei den männlichen Superhelden schon das Gefühl hat, sie seien irgendwie konstruiert. Und das ist in diesem Comic nicht, das ist übrigens auch in Lumberjanes nicht so. Und wenn ich beim nächsten Mal über Noelle Stevensons Runaways Run bei Secret Wars rede, werde ich das gleiche feststellen, aber dazu dann eben in der nächsten Sendung mehr. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich mag diesen 80er-Jahre-Schick sehr gerne. Das hat man eben auch so ein bisschen in den Captions. Du merkst halt, es wirkt wie so ein Coming-of-Age-Film auch so ein bisschen. Das hat man ja ganz häufig, wenn so ein 80er-Jahre-Flair angesprochen wird, dass man so ein Coming-of-Age-Ding dann auch verbaut hat. Und ein bisschen wie Goonies, aber ohne dieses ganze Fantastische, dafür mit mehr Science-Fiction am Ende. Ich bin hochgespannt, wohin das weitergeht. Ich gucke mir die zweite Ausgabe in jedem Fall auch nochmal an. Und sollte die mir zusagen, warte ich aufs erste Trade. Da bin ich also dieses Mal einfach vorsichtig, weil von diesen ersten 40 Seiten, die es gegeben hat, habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen. Allerdings reicht mir das noch nicht aus, um rauszufinden, wo das alles hingeht. Weiter geht's mit Scotty Youngs I Hate Fairyland Nummer 1. Scotty Young ist ja eigentlich bekannt so für so knuffelige kleine Comics, so wie The Wizard of Oz. Damit ist er, glaube ich, berühmt geworden. Und was uns allen, glaube ich, inzwischen aus dem Hals heraushängt, sind so diese Baby-Variants bei Marvel. I Hate Fairyland ist jetzt, glaube ich, sein erstes Comic, was er bei Image gemacht hat. Das ist tatsächlich in dieser Sendung so ein bisschen der rote Faden Image Comics, deswegen habe ich den Blog ganz nach vorne gesetzt. Und I Hate Fairyland ist so ein bisschen die Dekonstruktion dieses Zauber-Comics, so Alice im Wunderland, vielleicht auch so sein eigenes Wizard of Oz Comic, weil er darauf immer wieder reduziert wird, weil immer wenn die Sprache auf Scotty Young kommt, wird immer wieder gesagt, der Zeichner von Wizard of Oz, weil ich glaube, der hat einen Eisner Award dafür gekriegt und auch diese Baby-Variant-Covers, ich glaube, dass ihm das auf die Nerven gegangen ist. Und was er gemacht hat, ist eben die Geschichte von einem Mädchen namens Gertrude zu erzählen, das gegen seinen Willen in dieses Fairyland gezogen wird und da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Und was die nächsten 20 Seiten dann eben passiert, ist der absolute Abgesang auf diese knuffigen, kleinen, niedlichen Comic-Geschichten mit dem Wunderland, weil Gertrude halt gesagt bekommt, okay, ne, such den Schlüssel, du kommst aus dem Fairyland wieder heraus, das Ganze sollte ungefähr einen Tag dauern, weil das auch ungefähr die Zeit ist, die Dorothy im Land von Oz tatsächlich verbringt. Und was aber passiert ist, dass sie sich furchtbar verläuft und die nächsten 27 Jahre in diesem Fairyland verbringt. Äußerlich aber kein bisschen altert, sondern nur innerlich natürlich älter wird, komplett verbittert wird und einen absoluten Hass auf dieses im Anschluss nur noch alles niedermetzelt, was in irgendeiner Art und Weise niedlich und knuffig ist und niemand will ihr was Böses, aber sie ist einfach nur sauer, weil sie auch schon gegen ihren Willen dahin gebracht worden ist. Das Comic ist blutig, das Comic ist brutal, das ist kein Kindercomic. Trotzdem, das Cover ja noch relativ züchtig ist, ist ja nur so ein bisschen Blut und ein bisschen schräge Gesichter. Aber der Comic lässt also wirklich nichts aus und es ist teilweise verstörend, sehr ekelig manchmal, weil Gertrude auch irgendwann tatsächlich anfängt, irgendwelche Charaktere aufzureißen und dann aufzuessen. Das Ganze also auch wirklich extrem verstörend ist. Und die Königin des Fairylands hat irgendwann dann auch davon die Schnauze voll und beschließt dann eben, ja, so einen Conan-Verschnitt auf sie loszuschicken. Und das ist dann praktisch auch der Cliffhanger für das erste Heft. Ich habe tatsächlich nach dem ersten Heft das Gefühl, okay, ich weiß, wohin du hin möchtest mit diesem Comic. Ich weiß, was du mir sagen möchtest mit diesem Comic. In meinem Gefühl hat Scotty Young in diesem Comic alles erzählt, was man in diesem Setting mit dieser Prämisse erzählen kann. Ich weiß nicht, ob es unbedingt noch ein zweites Heft braucht oder eine ganze Miniserie. Ich weiß es nicht. Ich meine, das Heft wäre auch erstmal auf 5 oder 6 Hefte ausgelegt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, weiß ich nicht, ob ich ein zweites Heft davon brauche, weil Gertrude hat im ersten Heft einfach schon genug Tropes angesprochen. Man kann im Grunde genommen nur noch diese Geschichte zu Ende erzählen, ein neues Setting erzählen. Also sie befindet sich hier schon irgendwie im Süßigkeitenland und im Unicorn-Land und hast du nicht gesehen und metzelt dann immer alles nieder. Und ich weiß nicht, ob es noch weitere Hefte davon braucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Heft davon hätte auch gereicht. Also doppelte Seitenanzahl, ein One-Shot davon machen, Thema durch. Natürlich, Scotty Young, It Prints Money. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass es noch krasser wird und noch brutaler wird und noch ekliger zuweilen. Man muss da schon überhaupt erstmal drauf stehen, auf dieses sehr manische, dieses sehr super aggressive, wütende, was sie halt auch tatsächlich darstellt, weil sie ist ein klassischer 90er-Jahre-Anti-Held, nur eben als kleines Mädchen. Enttäuscht bin ich nicht, also das ist im Grunde genommen mehr, als ich erwartet habe und das ist auch blutiger, als ich es erwartet habe. Weiter geht's mit einem anderen Comic, was ich noch aus Berlin mitgenommen habe. Jetzt muss ich es hier nur irgendwie in meinem Wust finden. Da ist es. Und zwar Moonstreak Nummer 1 von Guardian Knight Comics. Ich wusste überhaupt nichts über den Verlag, habe mich auch jetzt nicht nochmal nähergehend informiert. Wir hatten da ja im Berlin-Podcast schon mal ganz kurz drüber geredet. Lara hatte das schon mal gelesen und sagte, falls ich mehr davon lesen wollen würde, würde sie reingucken. Ich habe für mich einfach entschieden, das nicht zu tun, weil das ein relativ 0815-artiger dystopischer Zukunfts-Science-Fiction-Plot ist. Der mich sehr an die 80er Jahre erinnert hat. Es geht also grob um eine Untergrundrebellion. Mir ist es ein bisschen vorgekommen, das hatte ich glaube ich in Berlin auch noch, weiß nicht, ob ich es in dem Podcast gesagt habe hinterher oder erst beim Lesen, mir kommt es ein bisschen vor wie Judge Dredd, weil es am Ende eine Bedrohung durch ein mutiertes Rattenmonster gibt und dann eben in dem Moment, wo alles verloren scheint, dieser Cyborg-Ninja-Kämpfer dazukommt, der ist stumm, der sagt nichts und das ist im Prinzip genau die Idee hinter Judge Dredd, den holst du halt nur dazu, wenn nichts anderes geht. Optisch ist das Ganze wirklich gut, es ist super toll koloriert, sehr modern, es ist dabei nicht 0815, optisch hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Erinnert so vom Setting auch so ein bisschen an so 80er Jahre Sci-Fi-Geschichten, also viele Charaktere wirken tatsächlich wie aus einem 80er Jahre Science-Fiction-Cartoon, sowas, also auch teilweise wie aus den Turtles, also mehrere Charaktere, die hätte man so in die Turtles reinpacken können. Ich habe das jetzt irgendwie, ich habe kein großes Interesse an Heft 2, also das hat mir jetzt, also nicht, dass es mir nicht gefallen hätte, es gibt also viele Pros und auch alleine die Optik gefällt mir schon sehr, sehr gut, das sieht besser aus als das allermeiste, was gerade bei DC läuft, das ist schon echt schade. Aber not for me, also das hat mir nicht gefallen, weil es mir ehrlich gesagt auch zu Science-Fiction-mäßig ist und ich bin gar nicht so ein großer Science-Fiction-Fan, was Comics angeht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Moonstreak Nummer 1, man darf mal reingucken, kostet bloß $1,99. Optik gut, Story ein bisschen dünn. So, jetzt mache ich eine kleine Pause. In der Zwischenzeit hört ihr einen kleinen Gastbeitrag von Max. Viel Spaß damit. Hallo, hier ist Max Mian mit einer kleinen Review. Ich rede über Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Der Manga ist zum ersten Mal 1973 im Shonen Jump Magazin erschienen. Ich habe hier aber die erste deutsche Fassung, die 1982 im Rowohlt Verlag herausgebracht wurde. Allerdings hat der Rowohlt Verlag es damals nicht geschafft, mehr als einen Band dieses Mangas auf Deutsch zu veröffentlichen, obwohl es insgesamt 10 gab. Er hat sich damals einfach zu schlecht verkauft. Was wirklich schade ist, wie man feststellen wird. In Barfuß durch Hiroshima geht es um den 6-jährigen Gen Nakaoka, der am Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Familie in Hiroshima lebt. Ja, dort müssen sie täglich um ihr Überleben kämpfen, haben wirklich Schwierigkeiten, genug Nahrung für sich und vor allen Dingen die schwangere Mutter der Familie zu finden. Ja, und werden zudem noch von den anderen Bewohnern der Stadt angefeindet, weil der Vater der Familie eine sehr kritische Haltung hat. Ja, schließlich werfen die Amerikaner die Atombombe auf Hiroshima, und obwohl das eigentlich nicht das Ende der Geschichte ist und Gen später auch nach den Atombombenabwurf noch um sein Überleben kämpfen muss, bricht hier die Geschichte in der deutschen Fassung tatsächlich ab. Man muss sagen, Barfuß durch Hiroshima ist ein Manga, der verglichen mit vielen heutigen sehr antiquiert wirkt. Das merkt man vor allen Dingen am Zeichenstil, der sicherlich für viele Leser, die durch heutige Mangas verwöhnt sind, sehr gewöhnungsbedürftig wirkt. Zudem ist es ziemlich schockierend, wie dieser Manga Gewalt gegenüber Kindern darstellt. Also man hat es sehr oft, dass Gen und sein kleiner Bruder Shinji geschlagen werden. Tatsächlich dann auch nicht nur irgendwie eine Ohrfeige oder so, sondern wirklich mit der Faust, dass sie teilweise gegen die Wand geschleudert werden, was mich stellenweise wirklich sehr schockiert hat, wie es dargestellt wird. Ja, aber trotz dieser allgegenwärtigen Brutalität in der Geschichte hat man stets eigentlich eine ziemlich optimistische und hoffnungsvolle Stimmung, weil sich Gen einfach in jeder Situation durchsetzt und auch ziemlich hart im Nehmen ist. Was auch toll an diesem Manga ist, dass Japan nicht so die Opferrolle aufgedrückt bekommt, sondern im Gegenteil wird die Gesellschaft sehr stark kritisiert. Womöglich auch noch die japanische Gesellschaft danach, weil dieser Egoismus und die Obrigkeitshörigkeit, die man hier sieht, ja, vielleicht durchaus noch in der japanischen Gesellschaft drin ist, drin war für lange Zeit. Und ich finde es einfach besser als viele Rückblicke auf Nazi-Deutschland, die immer aus so einer rührseligen, beschönigten Haltung her gezeigt werden. Ja, und deshalb finde ich eigentlich diesen Manga ein Lehrbuch dafür, wie man eigentlich über den Zweiten Weltkrieg erzählen sollte. Der Manga macht wirklich keinen Hehl daraus, dass die Nakaokas halt in ihrer liberalen Haltung damals eine Ausnahme waren. Ich würde gern mehr an diesem Comic kritisieren, weil so rein als Unterhaltungswerk fand ich ihn eigentlich gar nicht mal so toll unbedingt. Allerdings stimmt es absolut, dass das hier ein sehr kulturell wertvolles Werk ist. Und der Manga hat eigentlich das Lob, das er von der Presse bekommen hat, absolut verdient. Und auch der Vergleich mit Art Spiegelmanns Maus ist meiner Meinung nach absolut berechtigt. Ich würde euch wirklich empfehlen, diesen Manga zu lesen. Eigentlich sollte sich jeder mal damit auseinandergesetzt haben, weil halt der Zweite Weltkrieg ein Thema ist, das eigentlich so gut wie jeden betrifft, auf die eine oder andere Art. Ja gut, das war dann jetzt mein Review zu Barfuß durch Hiroshima. Jetzt gebe ich wieder ab an Steffen. Ciao. Danke, lieber Max. Weiter geht's bei mir mit S.H.I.E.L.D. Nummer 10 von Marvel. S.H.I.E.L.D. ist ja so ein bisschen die Serie bei Marvel, die das Fernsehfranchise, das Serienfranchise dann auch in die Comics holt. Inspired by the hit TV-Series Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistics Division S.H.I.E.L.D. Und was die Comicserie eben macht im Gegensatz zur TV-Serie, ist vor allem Figuren mit in dieses Serienuniversum zu nehmen, die man im Fernsehen nicht benutzen könnte. Und das ja einfach vor allem deswegen, weil Marvel ja gar nicht mehr alle Senderechte für alle möglichen Figuren hat und auch nicht unbedingt es sich leisten kann, jetzt jeden Superhelden mit all seinen Fähigkeiten auf die Flimmerkiste zu bringen. Ein sehr prominentes Beispiel ist da tatsächlich eben Susan Storm gewesen oder Susan Richards gewesen von der Fantastic Four, die in der früheren Ausgabe mit dabei gewesen ist. Die hätte man einfach aus Grund von Rechteverhältnissen, lizenzrechtlichen Verhältnissen nicht in diese Shield-Serie mit reinnehmen können. Jetzt habe ich neulich gehört, dass die Rechte an den Fantastic Four zurückgegangen sind an Marvel, nur dass das jetzt irgendwie in den nächsten 5 Monaten oder in den nächsten 2 Monaten da schon der erste Marvel Fantastic Four Film kommt, da müssen wir auch nicht drauf hoffen. Also zumindest ist eine gute Nachricht tatsächlich, dass das Marvel offensichtlich die Fantastic Four wieder zurück hat. Ich finde es aber schön, was diese Comic-Serie eben angeht, dass man hier auch Konzepte machen kann, die vielleicht für einen Fernsehzuschauer nicht so leicht zu schlucken gewesen wären. Und das beste Beispiel dafür ist eben Shield Nummer 10, was das Shield-Universum, das Serienuniversum zusammenbringt mit Howard the Duck. Das Ganze endet in einer ziemlichen wilden Jagd, auch durch das Multiverse, weil Howard the Duck ja selber aus einer Parallelrealität stammt. Es ist schon sehr verrückt, also dann eben auch verschiedene Varianten von Howard the Duck hier zu sehen, die so ein bisschen so die Howard the Duck Avengers. Ich will nicht zu viel verraten, aber es entspinnt sich ein Plot, der mich also sehr an Spider-Verse erinnert hat, nur eben mit verschiedenen Versionen von Howard the Duck. Und das ist schon wirklich extrem witzig. Einen ganz, ganz, ganz, ganz heftigen Kritikpunkt habe ich an Mark Waid, der dieses Heft geschrieben hat. Ich weiß, dass es Howard the Duck ist und Howard the Duck ist nicht unbedingt ein sympathischer Charakter oder jemand, den man als Vorbild nehmen sollte, absolut nicht. Und er hat ein sehr loses Mundwerk und schimpft und poltert und ist auch sehr, es ist kein angenehmer Zeitgenosse immer. Was er macht ist, in einer Szene greift dann eben der Villain für dieses Heft an und das ist ein dicker französischer Kellner oder so ein Gourmet, erinnert ein bisschen an den Dicken am Ende von diesem Monty Python Film. Und das erste, was Howard the Duck macht, ist ihn eben mit dem Begriff Charlie Hebdo zu bezeichnen und das ist echt nicht in Ordnung. Also das auch in einem Comic zu machen, finde ich extrem daneben. Und dann kann es 1000-mal Howard the Duck sein, der das gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Das ist eine Grenze, die meiner Meinung nach übertreten worden ist von Mark Waid. Das ist nicht in Ordnung. Ich fand, die Alternativversion, die Howard the Duck trifft, sind extrem witzig und man muss manchmal ein bisschen Fantasie mitbringen und dann weiß man auch, worauf die anspielen. Besonders, dass er in einer Szene dann tatsächlich jemanden, also eine Howard the Duck-Version mit Zylinder und Monokel trifft. Da kann man sich jetzt, also Zylinder, Monokel, Gamaschen, das volle Programm, da kann man sich jetzt einfach mal seine eigenen Gedanken zu machen, wer das sein könnte. Und dann eben noch zahlreiche andere Versionen. Es gibt dann auch mal so einen kurzen Blick ins Multiverse. Man sieht dann beide Filmversionen, also einmal die 80er-Jahre-Version und dann nochmal die neue Filmversion aus dem Ende von Guardians of the Galaxy. Das ist schon sehr witzig. Die Schurken in diesem Heft sind extrem abgedreht. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber es erinnert sehr an Spider-Verse am Ende. Was ich ganz schön finde, ist, dass das einfach ein weiteres Howard the Duck-Heft ist. Also zusammen mit den 5 letzten Heften, die ich halt von der Serie gelesen habe, die auch in sich abgeschlossen sind als Story-Arc, dann Howard the Human, dem Secret Wars-Titel, auch das wird hier übrigens erwähnt, was ich sehr schön finde, ist das meiner Meinung nach einfach nur ein weiterer Teil dieses Howard the Duck-Franchises in Comics. Ich freue mich sehr auf die neue Serie. Da wird's, ich glaube, im nächsten Frühjahr auch ein kleines Crossover geben, jeweils in der Ausgabe 6 bei Howard the Duck und Squirrel Girl. Also genau 2 Hefte lang. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Also 2 wahrscheinlich verrücktesten Charaktere bei Marvel bekommen dann eben ihre Crossover. Man darf also wirklich mal hier auch reingucken. Man muss dazu weder Shield gesehen haben, noch alles vorher gelesen haben. Wenn man Bock auf Howard the Duck hat, hier auf jeden Fall zugreifen. Wenn man Shield kennt und ein bisschen Bock auf Comics dazu hat, ist das hier die perfekte Serie, weil eben auch Charaktere wie Fitz und Simmons hier auftauchen. Agent Coulson hat hier gar nicht so eine große Rolle, was auch gar nicht nötig ist. Aber so dieses Inspired by the Hit TV-Series trifft hier wirklich den Nagel auf den Kopf. Ich habe selten eine Comic-Serie gelesen, die tatsächlich einen Film- oder ein Serienuniversum so gut einfängt und mit anderen Dingen verbindet, wie dieses Heft, wie diese Shield-Serie, von denen ich jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Hefte mal gelesen habe, um reinzugucken. Das hier auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Dann geht's weiter mit Secret Wars. Da ist nämlich jetzt Ausgabe 6 rausgekommen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe genug davon. Hört auf. Lasst es. Ich lese es noch zu Ende, weil ich gesagt habe, ich möchte diesen Event lesen und damit ich ihn einfach in Einzelheften habe, jetzt rauszusteigen, wäre auch gar nicht mehr großartig möglich und nötig, weil die Hefte bis bis Dezember jetzt einfach auch noch durchlaufen. Das sind 2 Monate. Ich komme aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ich kann es nicht mehr sehen. Bitte hört auf. Lasst es sein. Der Marvel-Reboot ist gerade, oder Relaunch ist gerade in vollem Gange. Und trotzdem ist dieses alte Universum, dieses Secret Wars-Universum, dieses halbe, geplante halbe Jahr, weil es sollte ja nur von April, Mai bis Oktober gehen, es ist immer noch nicht zu Ende und es nimmt kein Ende. Ich habe genug von Secret Wars. Es reicht. Das mag für die Story ein wirklich gutes Heft sein und das ist es auch. Die Story, die Jonathan Hickman hier geschrieben hat, ist ein sehr, sehr dichter und toller Superheldenplot. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu lesen bisher. Aber ich kann einfach diesen Event nicht mehr sehen. Es ist genug. Und dann hinterher noch hinzugehen und zu sagen, nein, wir machen keine, was waren das, 8 Hefte mehr, sondern noch ein 9. dazu. Und das ist jetzt nicht mehr bis Oktober, sondern bis Dezember. Und noch mehr Tie-Ins und noch dieses. Ich habe nichts mehr davon gelesen. Ich habe es alles an die Seite geschoben und gesagt, macht euren Scheiß alleine. Ich lese den Event noch zu Ende und dann könnt ihr mich. Marvel geht mir mit Secret Wars gerade so dermaßen auf den Sack. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist nur das weitere Kapitel in dieser Serie. Vielleicht setze ich mich am Ende der ganzen Geschichte nochmal mit Max zusammen und bespreche die Storyline. Das ist vielleicht für nächstes Jahr nochmal angedacht, damit man einfach nochmal schaut, wo waren die Ups, wo waren die Downs. Ausgabe 6 ist die letzte Ausgabe, die ich hier im Podcast besprechen werde, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass ich im Podcast auch tatsächlich jede Ausgabe bespreche, weil ich das damals mit Convergence genauso gemacht habe. Und die Story ist auch 1000-mal besser als Convergence. Bitte versteht mich nicht falsch. Secret Wars ist immer noch ein sehr exzellentes Comic. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Es ist genug. Es reicht. Bitte hört auf. Und macht sowas nie wieder. Das war zu viel. Ihr habt eure Leser komplett überfordert. Und vor allem, damit nicht fertig zu werden und dann trotzdem diesen Relaunch zu machen, das ist einfach hochgradig dumm und unlogisch. Es tut mir leid. Lasst es. Hört auf damit. Gib mir die anderen 3 Hefte einfach jetzt. Entschuldigung. Es reicht wirklich. So, und Kritik an dem Heft selber, es ist toll. Es ist ein weiteres Kapitel, die Zeichnung von Ezad Ribic, Ribic oder so, wie er heißt, keine Ahnung. Ribic. Sind auch wieder exzellent. Ich bin diesem Event, ich bin einfach müde. Es reicht. Gut, dann mache ich noch ein Graphic Novel, nämlich die 3 Fragezeichen. Und der treuerige Totenkopf. Das Ganze ist praktisch eine in Bilder gegossene, relativ durchschnittliche 3-Fragezeichen-Folge. Also wenn man die Hörspiele kennt, dann wird man sich hier also definitiv wohlfühlen. Die Story ist nicht allzu kompliziert. Lara hatte an dem Wochenende in Berlin den einen Nachmittag, den ich dann unterwegs gewesen bin, den Comic noch gelesen und sagte dann auch, ja, das Ende war sehr vorhersehbar und das ist es tatsächlich auch. Wenn man so ein bisschen auch mit den 3 Fragezeichen sich auskennt, es war sehr konstruiert und vorhersehbar am Ende. Es ist also wirklich ein Comic für Fans der 3 Fragezeichen. Es ist ein Comic oder ein Graphic Novel. Also ich würde mich hier in dem Fall sogar auf den Begriff Graphic Novel einlassen. Für mich ein Graphic Novel eine Geschichte ist, die in einem Durchgang erzählt worden ist, die vorher nicht in Einzelheften erschienen ist und diese Kriterien erfüllt. Dieser 3 Fragezeichen Graphic Novel auf jeden Fall. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das Ganze zu vorhersehbar. Also ich habe schon 3 Fragezeichen-Geschichten gehört, wo ich also wirklich bis zum Ende nicht wirklich wusste, wie das Ganze zusammenhängt. Gibt auch sehr einfache Plots, aber die 3 Fragezeichen-Geschichten, die so ein bisschen auf diesem Sherlock Holmes oder Hercule Poirot-Level sind, also wo man am Ende dann tatsächlich so dieses eine Detail noch erfährt, um sich das Ganze dann auch selber im Kopf nochmal zusammenzubauen, waren eigentlich immer so meine Liebsten. Ich habe gar nicht so ein konkretes Beispiel dafür, weil manchmal geht es ja auch gar nicht um so ein Rätsel, sondern einfach nur um ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer hat man hier nicht, sondern es ist einfach wirklich nur die Story um einen alten Horrorfilm, der nochmal wieder weiter produziert werden soll und die Schauspieler in diesem Projekt bekommen dann eben Todesdrohungen eben durch diesen dreieugigen Totenkopf. Und ja, es ist also, der ist super konstruiert und du merkst also ab der ersten Sekunde, wenn bestimmte Figuren auftauchen, was für eine Rolle die eben auch in diesem Plot haben. Ich will jetzt mal nicht verraten, worum es geht, ausnahmsweise. Die Zeichnungen sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu knubbelig. Ich kenne die Zeichnung von den 3 Fragezeichen-Kids-Büchlein. Die gefallen mir tatsächlich eher noch besser als die Sachen hier in diesem Buch. Ich hatte in Berlin, hatte ich gesagt, dass es den Eindruck macht, als würde die Farbe nicht fehlen, weil es in diesem Blau-Schwarz-Weiß-Ton gehalten ist. Da bleibe ich auch bei, wobei ich glaube, dass eine Farbedition hiervon, die mal irgendwann rauskommt, vielleicht so eine super Sonder-Hardcover-Edition, richtig teuer, ole ole, vielleicht nochmal besser wirkt. Vielleicht müssen Autoren und Zeichner und das ganze Produktionsteam auch erstmal warm werden mit den Figuren, weil, soweit ich das im Auge habe, ist das das erste Mal, dass so ein groß angelegtes 3-Fragezeichen-Comic auf den Markt kommt. Vielleicht muss man erst noch warm werden mit den Figuren. Mir waren die Figuren also auch definitiv zu jung dargestellt. Also ich hatte ja schon gesagt, die Figuren sind selber, glaube ich, so um 17, 18 Jahre alt in den Hörspielgeschichten. Auf jeden Fall so alt, dass sie nach amerikanischem Recht halt eben Auto fahren dürfen, was sie hier auch tun tatsächlich. Aussehen tun sie hier aber wie 13, 14, 15. Was auch an dem Zeichenstil liegen mag, dass die Figuren einfach relativ jung aussehen, allesamt. Also auch die Älteren sehen relativ jung aus. Das ist eigentlich so mein einziger, wirklicher echter Kritikpunkt und dann halt eben auch tatsächlich diese konstruierte Geschichte dahinter. Eine Leseempfehlung spreche ich nur aus für wirklich echte 3-Fragezeichen-Fans. Die dürfen hier wirklich uneingeschränkt reingucken. Wobei ich davon ausgehe, dass auch die sich von dem Plot eher ein bisschen unterfordert fühlen dürften. Es ist ein Sammlergimmick. Es ist vor allem eine Sache, die so eine 3-Fragezeichen-Sammlung definitiv vollständigt. Das ist so ein weiteres Medium, in das die 3-Fragezeichen jetzt vorstoßen, nach Hörspielen, nach Kinofilmen, die auch mit Kindern dann eben besetzt worden waren, nach den Live-Shows, die es auf DVD ja auch gibt, die super großartig episch sind. Also wenn man mal die Chance hat, eine von diesen Live-Shows entweder live tatsächlich mitzuerleben oder wenn auch nur auf DVD funktionieren sie witzigerweise genauso gut. Also ich habe noch keine von diesen Live-Shows gesehen und nicht gemocht, weil man da eben auch die Original-Hörspielsprecher hat, Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wartsch. Ich glaube, der heißt wirklich so. Den Comic, wie gesagt, nur für 3-Fragezeichen-Fans. Wenn das euer erster Kontakt mit den 3-Fragezeichen sein sollte, kauft euch lieber ein Buch, also diese kleine Romane, oder holt euch eine CD. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr doch irgendwo Audiokassetten. Ich habe ja meine 3-Fragezeichen-Kassetten auch noch. Ich habe gerade zufälligerweise hier noch eine liegen, nämlich Nummer 49, die 3-Fragezeichen und die Comic-Diebe. Warum ich diese Ausgabe wohl habe. Aber hier eben Kassette, tatsächlich eine rote Audiokassette von Europa. Ist, glaube ich, mit knapp 15 Euro auch nicht zu teuer. Ist ein sehr wertiges Heft mit sehr schönem Papier. Ich mochte das Papier sehr gerne. Es war sehr dick und griffig. So, und nachdem ich mich jetzt in der ganzen Sendung immer mal wieder über DC beschwert habe, gibt es jetzt auch endlich mal wieder ein DC-Heft. Nämlich meine Klassiker. Und zwar ist das hier Superman Nummer 422. Das ist das erste Volume vor der Crisis on Infinite Earth. Das Heft kommt von 1986. Habe ich in Berlin mitgenommen, glaube in Modern Graphics in der Restekiste gefunden. Und ich bin ja auch so ein Fan genau dieses Zeitalters, eben ja Mitte der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre. Dieses Heft stammt allerdings aus der Zeit eben vor der Crisis und die Geschichte heißt Dark Moon Rising, geschrieben von Marv Wolfman. Kurt Swan hat es gezeichnet und Julie Schwartz war damals noch der Herausgeber bei DC. Die Geschichte ist im Grunde genommen, dass eine Art Werwolf Metropolis angreift und Superman halt dagegen antreten muss und dieser Werwolf überrumpelt ihn irgendwann, klaut ihm das Kostüm und ist dann so als Superman-Werwolf unterwegs. Das ist also ziemlich witzig. Es ist sehr actionreich, es ist sehr toll gezeichnet. Was das Heft auf eine andere Art einfach besonders macht, ist, dass es das letzte reguläre Superman-Heft gewesen ist, was 1986 erschienen ist. Das darauffolgende Heft von Superman und von Action Comics war dann schon die Geschichte Whatever Happened to the Man of Tomorrow von Alan Moore, was ja der Abschluss des Bronze Age war praktisch. Die Reihe Superman wurde aber dennoch fortgesetzt, auf der einen Art mit einer neuen Nummer 1 von John Byrne. Dieses Volume Superman wurde danach umbenannt in The Adventures of Superman und ich glaube mit 424 dann fortgeführt. Ich glaube 424 war die erste Ausgabe nach der Crisis. The Adventures of Superman hat immer so ein bisschen außerhalb der anderen Superman-Geschichten gestanden, weil sie eben auch nicht von John Byrne geschrieben worden sind, sondern weiterhin von Marv Wolfman. Und John Byrne hat damals, glaube ich, nur, in Anführungszeichen, nur Superman und Action Comics betreut. Und irgendwann hat er dann auch damit aufgehört. Und dieses Heft ist tatsächlich dieser typische Bronze Age Superman, übermächtig, kann alles, ist ein Wissenschaftler, ist ein Abenteurer, ist ein Detektiv, also der hat mehr von Batman als alles andere. Plus eben natürlich seine Eigenschaft als Superheld. Und John Byrne hat dann anschließend nach der Crisis erstmal damit angefangen, Superman wieder ein bisschen schwächer zu machen. Also wirklich, der Superman von John Byrne war ja gerade erst am Anfang seiner Karriere. Und der hat seine Kräfte zum Teil auch gerade erst irgendwie entdeckt. Und das war ganz angenehm. Also hier eben noch also dieser completely overpowered Superman so ein bisschen. Ist ein schönes Sammler-Item. Ich sammle Superman aus der Zeit ja auch so ein bisschen. Ich bin ja jetzt nicht so hinterher, aber wann immer ich mal ein altes Superman-Comic aus der Zeit finde, greife ich dazu. Hat damals gekostet, muss ich mal eben gucken. Also damals haben die Comics 75 Cent gekostet. Hatten so um die 24 Seiten, also relativ üppig, viel schöne Werbung drin. Was bei From Crisis to Crisis in dem Podcast ja immer gesagt wird, ist, dass man vor allem die Entwicklung der Videospiele mitbekommt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da wirklich so dezidiert viele Videospielwerbung drin ist. Hier ist vor allem auch sehr viele House-Ads sind hier vor allem drin. Und diese tolle M&M's-Werbung. Also es ist wahrscheinlich, also hier in dieser Ausgabe sind es tatsächlich eher House-Ads. Und gar nicht so viel Fremdwerbung. So diese typische, diese Kleinanzeigen sind natürlich hier drin, die ich einfach unheimlich liebe. Also auch aus den Silver Age Comics, diese Werbeanzeigen, aber total cool. Und ansonsten halt eben viel Werbung für die neuen Serien, die damals gestartet sind. Auch eine Werbung für Heroes Against Hunger, wo sich die Superhelden tatsächlich nach Äthiopien begeben haben, da eben den Hunger bekämpft haben. Das ist auch total, denn they're all dying Superman and not all your power can save them, sagt Lex Luthor. Warum der klingt wie Schwarzenegger, weiß ich auch nicht. Anywho, das so viel dazu. Ein schönes Comic-Heft, wenn man das mal in die Hände kriegt. Sehr, sehr cool. Dann gehe ich auch sofort in meine Previews, damit das hier nicht noch länger wird. Ich weiß nicht mehr, von welchem Verlag das kommt. Ich habe mich ja so ein bisschen dagegen ausgesprochen, weiterhin Comics von Marvel und DC zu lesen, weil es wird mir gerade tatsächlich zu viel. Also ich bin tatsächlich ein bisschen superheldenmüde im Moment. Und die Serien, die ich ab diesem Herbst, Winter lesen werde von Marvel, werden gar nicht mehr so sehr in diesem Superhelden-Genre behaftet sein. Da wird also, glaube ich, Howard the Duck ist eine Serie. Und ich gucke mal in Moon Girl und Devil Dinosaur rein. Aber ansonsten möchte ich mich tatsächlich ab nächstem Jahr so ein bisschen diesem Superhelden-Genre auch verweigern und sagen so, nee, komm, reicht jetzt. Die einzige Superhelden-Serie, die ich definitiv weiterlesen werde, ist Geoff Johns Justice League Run, der aktuell läuft. Das ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich großartig. Aber ansonsten, gerade bei DC, kann man echt überhaupt gar nichts mehr lesen. Das ist alles für den Arsch. Also das ist ganz, ganz schlimm. Die haben sich da gerade in eine Richtung manövriert, die nicht mehr funktioniert. Und das schmerzt, das tut weh. Dementsprechend gehe ich also tatsächlich hin und gucke mir das Programm kleinerer Verlage an. Da habe ich tatsächlich vergessen, den Verlag mit rauszuschreiben. Bestellt habe ich es trotzdem. Das heißt Peak the First. Das hörte sich vom Ankündigungstext ganz interessant an, weil es wahrscheinlich so ein sehr zotiges, blutiges und sexistisches Comic sein soll, was aber schon so irgendwie diesem CLDBF, genau, diese Comics Defiance Liberation Fund Front oder irgendwie sowas entspricht, also dieser gegen Censorship, das auf jeden Fall irgendwie so in diese Richtung auch geht, eben Comics, die sich jetzt keiner Selbstzensur unterziehen lassen, und das hörte sich vom Beschreibungstext fast so in dieser Richtung an. Ist ein One-Shot. Ich möchte einfach tatsächlich kleine Verlage kennenlernen mit kleinen Comics, die es vielleicht auch nur einmal gibt. Einfach um mal was anderes zu sehen als immer nur Superhelden. Ich habe tatsächlich im Moment sowas von überhaupt gar keine Lust mehr auf Superhelden. Zumindest nicht mehr auf die aktuellen. Weil es also tatsächlich mit den ganzen Events des letzten Jahres, angefangen bei Convergence, jetzt eben, was eben für mich auch kein Ende nahm, und jetzt eben auch Secret Wars, das war einfach unerträglich für mich. Dementsprechend Peak the First, was auch andeutet, dass es vielleicht nochmal ein Peak the Second gibt, aber das in dem Fall ein One-Shot. Im Dezember geht's bei AC Comics weiter mit Big Bang. Da habe ich ja neulich das erste Heft reviewed, das kam schon im März raus. Davon gibt's im Dezember entsprechend das zweite Heft. Da freue ich mich auch sehr drauf, hat wieder den gleichen Umfang, den gleichen Preis, wird auch wieder in Schwarz-Weiß sein. Dazu eben dann mehr, wenn ich es hier liegen habe. Dann ist letzte Woche, vor 2-3 Tagen irgendwie die erste Ausgabe Peri Rodan rausgekommen. CrossCult macht tatsächlich einen Perry Rhodan-Comic, da konnte ich noch gar nicht drüber sprechen, weil das auch eine News war, die kam jetzt vor 2 Wochen komplett überraschend plötzlich rein und das ganze Internet ist praktisch explodiert, also die ganze Comic-Szene ist praktisch explodiert, weil diese Ankündigung aus dem Nichts kam. CrossCult bringt einen Perry Rhodan-Comic raus, der 2-monatlich erscheinen wird und in Einzelheften erscheinen wird, was für CrossCult relativ ungewöhnlich ist. Die Einzelhefte haben jeweils einen Preis von 5 Euro, erscheinen wie gesagt immer 2-monatlich und jeweils 3 Hefte ergeben einen Story-Arc und diese Story-Arcs werden hinterher in den für CrossCult typischen Hardcovern zusammengefasst. Das heißt, Leute, die lieber die Hardcover haben möchten, müssen halt ein bisschen länger warten, bis die erscheinen. Da ich aber sowieso gewohnt bin, meine Hefte auch einzeln zu lesen, habe ich kein Problem damit, eben auch Perry Rhodan einzeln zu lesen. Das Heft ist zwar schon vor 2-3 Tagen erschienen, es liegt mir aber noch nicht wirklich vor. Also ich habe schon Leute auf Facebook glücklich mit diesem Heft im Arm, in der Hand stehen sehen. Mir selber liegt es leider noch nicht vor, aber dann entsprechend, ich glaube in 2 Wochen hören wir uns schon wieder, dann eben dazu auch mehr. Dann erscheint bei Epsilon der, ich glaube mittlerweile 2. Langcomic von Temel. Die hatte damals bei Epsilon schon einen Comic gemacht namens Wohlstand. Die hat jetzt zusammen mit ihrem Mann, der Comic-Autor ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Comic gemacht, No Borders, der geht so gegen Überwachung und Identitätsverlust und soll oder sieht in den Previews extrem bunt aus. Ich habe noch gar nicht geguckt, was der kostet. Ist auf jeden Fall ein Langcomic bei Epsilon, da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich Wohlstand von Temel damals auch schon extrem gefeiert habe und sie hat damals einfach auch bewiesen, dass sie halt auch noch mehr kann als nur ein Webcomic machen. Das heißt nur, das ist auch anspruchsvoll genug, aber haben sich nicht viele Webcomic-Zeichner, haben sich einem Lamm-Comic, ja, heute gibt's lecker Lamm-Comics, einem langen Comic tatsächlich versucht haben und dementsprechend Temel hat das für meinen Geschmack extrem gut hingekriegt und ich freue mich auf No Borders. Das soll also ein relativ dickes Graphic Novel sein, 160 Seiten oder so um den Dreh. Da auf jeden Fall mal in die Previews gucken, ob euch das zusagt. Temels ersten langen Comic Wohlstand, der in so einem Hardcover-Album erschienen ist, kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr cool. Dann ist die Sendung ja tatsächlich auch endlich fast mal vorbei. Dann kommt jetzt nämlich noch die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Genau, und zwar wird dieses Jahr vor allem eine Sache wieder passieren, eine Sache, die letztes Jahr ausgefallen ist, nämlich das sogenannte Pottwichteln wird wieder stattfinden. Wurscht gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar, doch jetzt gibt es was Neues, Pottwichteln. Pottwichteln.com, ja, das ist gut für alles, von Tech-Podcast bis Labercast, Pottwichteln.com. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Das Pottwichteln ist ja im Grunde genommen sowas wie normales Wichteln, nämlich man wird also mit ganz vielen anderen Podcastern und Podcasterinnen in einen virtuellen Sack geworfen, dann wird munter zugelost und dann darf man eine Sendung für einen anderen Podcast produzieren und bekommt dann von einem natürlich wieder ganz anderen Podcast eine andere Sendung zugespielt. Wir werden voraussichtlich, zumindest ist so der Plan, da müssen noch 2-3 Gespräche geführt werden, aber das dürfte eigentlich nur eine reine Formalität sein. Wir werden teilnehmen mit König der Podcasts, mit dem Godzilla-Film-Podcast, weil das der Podcast ist, bei dem wir die meisten Sprecher haben und dann auch die Möglichkeit haben, ein Format zu übernehmen, wo es sinnvoll ist, mehr Sprecher zu haben, was uns auch in die tolle Situation versetzt, dann natürlich auch eine Monsterfilm-Review zurückzubekommen. Dementsprechend werden wir dieses Jahr also nicht mit Nerd, Nerd, Nerd daran teilnehmen, obwohl wir das vor ein paar Jahren mal gemacht haben. Da hatten wir aber Glück, dass wir 3 sehr ambitionierte und kreative Podcaster zugewichtelt bekommen haben. Also vorrangig den Kai Daniel Du, der den Hobbykoch-Podcast gemacht hat und immer noch macht, halt mit dem 4xB, der auch mit dabei war, eben den Trick-17-Podcast und so weiter und so fort und dann der Lars Engelmann noch dabei. Das waren 3 Leute, die einfach extrem kreative Menschen sind. Wir haben also wahnsinnig Glück gehabt, dass da also 3 Leute waren, die sich auch mit dem Thema Comics halt auseinandergesetzt hatten vorher schon mal. Wir hätten auch irgendwelche Noobs ziehen können, die uns den Podcast, ich will jetzt mal nicht gemein sein, aber die uns den Podcast vielleicht sogar versaut hätten. das ist im Rahmen dieses Projekts tatsächlich passiert, dass Formate einfach überhaupt nicht getroffen wurden. Und ich hätte einfach Angst, dass das eben mit Nerd wieder passieren könnte. Und die Anforderungen an den König der Podcasts sind eigentlich relativ gering. Wobei ich wohl dazu schreiben werde, dass sie bitte keinen Godzilla-Film gucken, weil wir ja gerade dabei sind, die chronologisch durchzugehen. Dementsprechend würde ich mir dann also von den Wichteln, die wir zugelost bekommen, tatsächlich wünschen, sie würden einen anderen Monsterfilm gucken. Aber das ist dann auch denjenigen überlassen, die uns dann tatsächlich ziehen. Mit König der Podcasts geht es dann auch tatsächlich nächste Woche schon weiter. Da erscheint die zweite Folge. Dieses Mal gucken wir uns den zweiten Godzilla-Film von 1955 an. Ich will nicht zu viel verraten, aber das ist keine positive Review, die wir da, keine positive Bilanz, die wir am Ende des Films ziehen. In der Woche danach am 25.10., am 1.11., das ist, glaube ich, Allerheiligen, erscheint eine weitere Sendung mit dem Nerd. Ich habe diese Sendung tatsächlich thematisch schon entschlackt und ist trotzdem so lang geworden. Tut mir wahnsinnig leid. Dann am 8.11., wieder eine Woche später, erscheint Nummer 40 von Nerd. Dieses Mal mit dem zweiten Berlin-Spezial. Da haben wir uns nämlich mit dem Carlos von Yay Comics zusammen irgendwo in Berlin auf eine schöne Wiese gesetzt. Das Wetter war klasse, es waren 20 Grad an dem Tag. War also mit dem Wetter, was wir aktuell haben, dieses regnerische, kalte Wetter, überhaupt nicht zu vergleichen. Und da haben wir eben über Webcomics gesprochen. Darauf könnt ihr euch dann freuen. So. Und das sind die Sendungen, die in nächster Zeit anstehen. Das war die Nerd-Programmvorschau. Die restlichen Geschichten, die ich jetzt hier heute nicht angesprochen habe, hört ihr dann entsprechend in der nächsten Sendung. Und ich, der ziemlich erschöpfte Steffen, sagt auf wieder Nerd. Los, Stimme! Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ich habe Schokolade am Finger. Moment.